1. Paulus, eingefangener Christi Jesu, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief an Philemon, unseren geschätzten Mitarbeiter. 2. Der Grasgiltebenzo der Schwester Appia, unserem Mitstreiter Archippus Soe der Gemind, die sich regelmäßig in deinem Haus versammelt. 3. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 4. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebieten und Dich denk, bring ich meinem Gott meinen aufrichtigen Dank für Dich zum Ausdruck. 5. Ich danke ihm deshalb, weil ich von deiner Lieben dem Chefen Globen hohe, denn du gegenüber dem Herrn Jesus und allen Heiligen beweist. 6. Mein Gebet ist, dass die Gemeinschaft deines Globens der Dirch wirksam wird, dass du als gut erkennst, dass wir in Christus besitzen. 7. Dein Lieb hat mir bereits groß Freude und Trost gespendet, die Dirch dich, mein Bruder, die Hasen der Globigen ermutigt und erfrischt worden. 8. Obwohl ich in Christus die Volle Autorität besaß, dir vorzuschreiben, was in dieser Angelegenheit dein Pflicht wäre, versichte ich darauf. 9. Stattdessen ziehe ich es vor, dich um der Lieb willen zu bitten, ich, Paulus, ein alter Mann und nun auch eingefangener Christi Jesu. 10. Mein Bitte betrifft mein geistliches Kind Onesimus, für den ich während meiner Zeit in Ketten zum Vater im Glauben geworden bin. 11. Früher war für dich nutzlos, doch jetzt ist er sowohl für dich als auch für mich von großem Wert geworden. 12. Ich sende in nun zu dir zurück, und damit sende ich dir zugleich mein eigenes Haus. 13. Ihr sprunglich hat ich die Absicht, in bei mir zu behalten, damit er mir in deiner Stelle warend meine Gefangenschaft für das Evangelium dient. 14. Denik wollte ich one dein or strucklich zu stimming nichts unternchmen, damit dein gut tat nicht erzwungen, sondern vollkommen freiwillig erfolgt. 15. Wir legt werde dir deshalb für ein Kurs sie tensogen, damit du in nun für all uigkeit zu rückerhalten kannst. 16. Soll nun nicht mehr bloß als Sklave betrachtet werden, sondern als viel mehr, als ein geliebter Bruder, der mir sehr teuer ist, dir aber noch viel mehr bedeuten sollte. 17. Wenn du mich also als deinen Partner im Glauben betrachtest, dann nimm ihn bitte so herzlich auf, als wäre ich es selbst. 18. Falls er dich jedoch ungerecht behandelt hat oder dir it was schuldet, so stell dies Forderung bitte direkt auf mein Rechnung. 19. ICH, Paulus, bestätige dies eigenhandig ICH word für den Schaden aufkommen, one zu erwarnen, dass du mir eigentlich dein eigenes Leben schuldest. 20. J. Bruder, erweis mir diesen gefallen im Herrn und erfru mein Haus durch dies Christlich Tat. 21. D.A.I.C.H. von deiner Bereitschaft übersucht bin, schreib ICH dir diesen Brief in D.M. Wissen, dass du sogar mehr tun wirst, als ich verlange. 22. Bereite bitte gleichzeitig ein Gastzimmer für mich vor, denn ich hoff, dass ich euch aufgrund ihr Gebiet bald wieder besuchen darf. 23. Epaphras, der mit mir gemeinsam für Christus Jesus im Gefängnis ist, lasst dich herzlich grüßen. 24. Ebenso senden Marcus, Aristarchus, Demas und Lucas, mein geschätzten Mitarbeiter, Eier Gras. 25. Deine des Herrn Jesus Christus seimit Urum Geist.